Es ist Samstagnacht, allerhöchste Zeit, mal wieder tanzen zu gehen. Dann stehst du so da, Mutterseelen allein, gar nicht zu übersehen. Ich fass mir ein Herz, geh zu dir rüber, sprech dich an. Voller Energie drehst du dich um und lächelst mich an. Ich will einfach nur mal mit dir tanzen gehen und dir dabei tief in die Augen sehen und dir sagen, dass du das Größte für mich bist. Ich will einfach nur mal mit dir tanzen gehen und dir dabei tief in die Augen sehen und dir sagen, dass du das Größte für mich bist. Ich will mit dir tanzen, lachen und auch noch andere Sachen. Ich will leben, lieben und auch mal Blödsinn machen und dir zeigen, dass du für mich das Größte bist. Tag ein, Tag aus denke ich daran, werde ich's überleben, dir dabei zuzusehen, wie du es verstehst, dich im Takt zu bewegen. Du kommst zu mir rüber, elegant, und schaust mich an. Deine Hand auf meiner Haut zu spüren, macht mich so an. Ich will einfach nur mal mit dir tanzen gehen und dir dabei tief in die Augen sehen und dir sagen, dass du das Größte für mich bist. Ich will mit dir tanzen, lachen und auch noch andere Sachen. Ich will leben, lieben und auch mal Blödsinn machen und dir zeigen, dass du das Größte für mich bist. Dir zuzusehen, lass uns noch einmal tanzen gehen. Schritt für Schritt machst du dich ran, dass ich deinen Herzschlag spüren kann. Die Zeit mit dir scheint still zu stehen, will einfach nicht nach Hause gehen. Ich will, dass du niemals vergisst. Ich will einfach